Shakti, der Wille zur Macht und die hitlerische absolute Persönlichkeit. Es verdient als wichtig hervorgehoben zu werden, dass im Tantra der Begriff Maya, den man in der Vedanta-Philosophie mit Illusion übersetzt, zum Begriff von Macht wird, dank der grundlegenden Bedeutung, welche man der Shakti oder dem weiblich-schöpferischen Aspekt von Shiva, Ishvara Shiva, beimisst. Das hat, dass tantrischer Yoga der Macht ist, wie dies Julius Evola andeutet, Yoga der Mutation, der Transmutation, der Veränderung und der Verwandlung. Maya ist somit Wille zur Macht, Machtwille, Macht an sich, nahezu nizianische Macht, weil der Mensch etwas ist, was überwunden werden muss. Der Weg ist der des Übermenschen, des Siddha. Alfred Rosenberg schreibt in seinem Mythos des 20. Jahrhunderts, dieser Kampf um die Umwandlung der Materie ist luziferisch, ohne dass ihm irgendein Beweggrund zur Erlangung persönlichen Vorteils zugrunde läge. Das arisch-dynamische Wesen offenbart sich nicht durch Weltflucht, vielmehr durch den Kampf um die Erhöhung der Welt, in nahezu religiös-künstlerisch-metaphysischer Weise und empirisch in luziferischer Weise. In den amerikanischen Archiven existiert ein in den SS-Kasernen gefundenes Dokument, ein während des Krieges von einem Unbekannten diktiertes Fragment eines Vortrags, durch das sich uns das Tor zu einer sachgerechten Schau der Dinge so, wie sie hätten werden können, ein wenig öffnet. Dort heißt es, es handelt sich darum, dass man die Realität der modernen Welt begreift, in der sich mit Fortdauer des Krieges die Auflösungserscheinungen immer mehr zeigen und dass man in der Elite der nordischen Rasse, welche in mehr oder minder großem Ausmaße auch in anderen Teilen der Welt vertreten ist, in jener kleinen Minderheit also, in welcher die transzendente Dimension, die luziferische Klarheit erweckt ist, die monumentale Größe freilegt, die es einzig und allein ermöglicht, zu einer objektiven, richtigen Einschätzung der Realitäten zu gelangen, jener Minderheit, die in der Lage ist, die bronzenen Tore zum magischen Sozialismus, dem Quell des neuen Ordens, der wirklichkeitsnahen Schau aufzustoßen. Das Vorerwähnte wird aus dem Buche »Hitler und die schwarze SS« von André Brissot zitiert, der dann seinerseits noch hinzufügt, »Die SS-Philosophie«, uns würde das Wort »Einweihung« passender erscheinen, lässt die Ahnung von einem Hilfsmittel zum wirksamen Prozess der Entpersönlichung und von tatsächlich bestehenden Möglichkeiten zur Erringung der absoluten Persönlichkeit aufkommen. Man kann nicht in Abrede stellen, dass die Nazis und vor allem die SS-Führer, welche totale Verkörperungen des Mythos des 20. Jahrhunderts waren, in eiskalte und willkürliche Barbarei, ich würde sagen, in eine neue tantrische, nichtchristliche Auffassung des Alten verfielen, um wissentlich oder unbewusst unter übermenschlichen und verzweifelten Anstrengungen sich über das vom Christentum durchdrängte moralische Gesetz des Abendlandes zu stellen und dadurch zu dem zu gelangen, was sie als Verwandlung des Jahrtausends ansahen. Es handelt sich nicht um eine Persönlichkeitserweiterung und auch nicht um das gleichzeitige Bestehen zweier grundsätzlicher Seinsformen in einem Einzelwesen bei seinen ausgeprägten Äußerungen, die wir als das Gute oder das Schlechte, als Geist und Materie, als Gott und Teufel zu bezeichnen pflegen. Es handelt sich vielmehr um die Ganzheit der Person in ihren verschiedenartigen, ja sogar widersprüchlichen Abraxas-Erscheinungsformen, um die absolute Persönlichkeit, die durch ihr Wesen, ihre Entwicklung und ihre maßlose metaphysische Schrankenlosigkeit in den Besitz der Einheit gelangt ist, was etwas völlig anderes ist. Es hat nicht den Anschein, als ob der Schreiber dieser Zeilen ein erklärter Feind des Hitlerismus wäre. Seine Begriffserläuterung, zumindest in diesem Abschnitt, ist die tiefste und zutreffendste, die uns über dieses Gebiet und über den Sinn der SS-Einweihung bekannt ist und die von einem Manne stammt, der vor dem hitlerischen Phänomen keinesfalls eine unparteiische Haltung einzunehmen beflissen ist. Brissot führt dann in den Nürnberger Prozessen abgegebene Erklärung des SS-Gruppenführers Otto Ohlendorf an, der überdies für seine beschuldigten Ordenskameraden sprach. Wir geben davon hier nur einen Absatz wieder. Wir dürfen nicht vergessen, dass die Demokratie weder für die in der christlichen Idee aufgefangene metaphysische Verpflichtung noch für irgendeine religiöse Idee einen Ersatz bietet. Auf dieser Seite des Grabes in unserer vergänglichen Welt ist jedwede Idee von der Zweckbestimmung des Menschen völlig verloren gegangen. Der Virya oder der tantrische Held. Dass die Einweihung der SS dem arischen Tantrismus der großen Tradition entspricht, der in dem enthalten ist, was man als fünfte Veda oder aber als die Agama-Tantras, die geheimste Lehre der Kaulas, bezeichnet, beweisen die folgenden Zitate. Unser Brahma ist von der brahmanischen Doktrin verschieden. Er ist der Himmel und die Hölle, die Tugend und die Sünde, der Wunsch und die Zerstörung. Er ist überall im Bewusstsein und im Unbewussten, im zweipoligen Spiel beider. Er ist es, der die Sklaverei verursacht und auch die Befreiung. Das Tantra behauptet, es habe seinen Standpunkt jenseits von Dualismus des hinduistischen Samkhya und des Monismus der Vedanta, genau in der absoluten Persönlichkeit, auf die sich Brissot bezieht, welche sie in der Einheit von Shiva und Shakti, in ihrer magischen Vermählung und durch die Erschaffung des Androgyns Ardhana Arishvaras überwindet. Der Begriff Shakti ist das Bindeglied, das eine Verbindung von Geist, Atman und Natur, Prakriti, ermöglicht und jenseits von Monismus und Dualismus seinen Platz einnimmt, wobei diese weder verneint noch bestätigt, sondern überwunden werden. Wer in den Zustand des Menschseins geriet und nicht bestrebt ist, über denselben hinaus zu gelangen, der gleicht einem, der Selbstmord verübt. Es ist notwendig, dass man vorerst auf den Grund der eigenen Natur hinabsteigt und niemals zurückkehrt, denn das würde bedeuten, sich sein eigenes Grab zu schaufeln. Erinnern wir uns an Dante. Ich setze meine Pflanzen in den Teil des jenseitigen Lebens, von dem aus man nicht weiter voranschreiten kann, wenn wir die Absicht hegen, umzukehren. Das sich hier auswirkende Urbild ist, die Schiffe hinter sich verbrennen, Brücken hinter sich abbrechen. Der tantrische Typ des Helden, der Virya, der Sadaka Kaula oder der eingeweihte Kaula, ist der des reinen, bloßen Willens, Hitler. Er entfaltet sich in der Tat. Seine einzige Ethik liegt darin, Grenzen zu überschreiten und Bande zu zerschneiden, jede Art von Gegensätzlichkeit zu vernichten, die den Paso, den üblichen Tiermenschen, den Niederen, sozusagen dem Bürgerlichen kennzeichnet. Die Frömmigkeit und Nachsicht, die jüdisch-christliche Idee der Sünde zu beseitigen, die Angst zu überwinden durch Anwendung des Doppelmudra Varamudra, welches die Angst vertreibt und Beistand gewährt, die Familienbande zu zerschneiden, ein Virya ist nicht Ehegatte, Vater und so weiter. Man kennt die Äußerungen Hitlers zu diesen Themen. Die wichtigste Übung besteht in der Willensreinigung, Iksha Shuddhi. In der SS gab es Todesstrafen oder Selbstmorde wegen Nichteinhaltung von Versprechen, die in den Augen des Durchschnittsmenschen als absurd, als kleinlich erscheinen. Ein Kaula und ein SS-Mann stellen sich jenseits jeder Antithese, Upeksha. Es gibt nichts, was sie nicht zu tun vermöchten, und sie fühlen das Gleiche vor dem Feinde wie vor dem Freunde oder wie vor sich selbst, Upeksha. Die letztliche Gleichgültigkeit gegenüber Vergnügen und Schmerz, Himmel und Hölle, Gut oder Böse, Tag oder Nacht, Liebe oder Hass, Reichtum oder Armut, Segen über einer Prostituierten, der Mutter, der Schwester, der Tochter und der Gattin. Wir geben hier ein Zitat wieder. Gegenüber der Wirklichkeit und dem Traum, dem Beständigen, dem Ewigen und dem Vergänglichen. Er ist ein Svetchakarin, der alles tun kann. Es gibt jedoch für den Virya, den Helden, den Sadhaka oder den Kaula-Jünger, ebenso wie für den SS-Mann eine einzige Grenze. Der unbedingte Gehorsam gegenüber dem Guru, dem Führer. Darin wird die Grenze nicht überschritten. Über den Gehorsam gibt es keine Erörterungen. Jeder beliebige Befehl wird augenblicklich wie von einem Automaten ohne Bedenken ausgeführt, wie absurd dieser Gehorsam auch immer sein mag. Auch die Ismaeliten leisten dem Iman auf diesem Wege Gehorsam. In den Nürnberger Prozessen hat man über die SS-Männer zu Gericht gesessen, ohne in irgendeiner Weise die andere, transsubjektive Realität in Betracht zu ziehen. Und man hat ein Gesetz zur Anwendung gebracht, das ihrer Welt, ihrem Universum völlig fremd war und das sie überhaupt nicht begreifen konnten, wie dies selbst Brissot anerkennen musste, als er seine Überlegungen konsequent zu Ende führte. Die Richter von Nürnberg kannten keine andere Esoterik als die jüdische Zahlenkabbala, der Tantrismus war ihnen unbekannt.